Persilschein von der Bundesregierung. Von den rund 1000 Ryanair-Flugbegleitern in Deutschland sind laut UFO-Schätzung etwa 700 noch nicht einmal beim Unternehmen selbst angestellt, sondern von zwei irischen Leiharbeitsfirmen ausgeliehen. Auch Enrico Ursi arbeitete, bevor er die Stelle bei Ryanair direkt ergatterte, bei einer dieser Firmen. Crewlink Ireland Limited. Das ist noch billiger, als die Flugbegleiter direkt anzustellen, denn auf diese Weise spart sich Ryanair Sozialversicherungsbeiträge und Bonuszahlungen, die festangestellte Mitarbeiter erhalten. Enrico Ursi erzählte uns, dass er zu Crewlink-Zeiten tatsächlich noch schlechter verdiente als bei Ryanair. Weil nun aber die beiden Leiharbeitsfirmen die Flugbegleiter ebenfalls nicht zu deutschen, sondern zu den für die Beschäftigten deutlich ungünstigeren irischen Konditionen anstellten, besaßen diese Firmen bis vor kurzem überhaupt gar keine offizielle Erlaubnis, in Deutschland Leiharbeiter vermitteln zu dürfen. Das bedeutet also im Klartext, Ryanair mietete sich das Personal illegal. Die Ausleihe der Flugbegleiter war ein klarer Verstoß gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Spannend ist, dass Ryanair es in Italien in den vergangenen Jahren genauso machte. Auch dort lieh die Airline sich von den Leiharbeitsdienstleistern die Flugbegleiter aus, obwohl diese die erforderliche Zulassung überhaupt nicht besaßen. Der entscheidende Unterschied: Im Frühjahr 2019 verhängte die italienische Arbeitsaufsichtsbehörde eine saftige Nachzahlung für vorenthaltene Sozialbeiträge, 9,2 Millionen Euro. In Deutschland dagegen passiert nichts. Dabei hätte auch hier die zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll eigentlich gegen Ryanair ermitteln müssen. Das tat sie aber nicht. Sie blieb mutwillig untätig. Stattdessen griffen die deutschen Behörden Ryanair sogar unter die Arme. Sie sorgten dafür, dass das umstrittene Beschäftigungsmodell für die Flugbegleiter heute auf legalen Füßen steht. Irgendwann zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 trafen sich Vertreter der Düsseldorfer Agentur für Arbeit. Sie ist dafür zuständig, irische Firmen für den deutschen Arbeitsmarkt zuzulassen, mit Rechtsanwälten der Firma Crewlink. Bei diesem Treffen war noch jemand anwesend, ein Vertreter des Bundesarbeitsministeriums. Vor und nach dem Termin telefonierte man zudem 6-mal miteinander. Bei dem Treffen im Oktober ging es laut offizieller Auskunft des Bundesarbeitsministeriums um die Erteilung einer Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung für Crewlink. Kurzum, die Genehmigung, hierzulande als Leiharbeitsfirma tätig zu sein. Dass die Gespräche fruchteten, lässt sich auf einer öffentlichen Liste der Bundesagentur für Arbeit nachlesen. Dort stehen alle Firmen, die in Deutschland Arbeitskräfte ausleihen dürfen. Noch im Oktober 2018 stand Crewlink nicht darauf, im Frühjahr 2019 plötzlich schon. Dass Ryanair plötzlich Schützenhilfe von der deutschen Administration erhielt, ist überraschend. Denn noch im Herbst 2018 hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil streikende Ryanair-Flugbegleiter am Flughafen Schönefeld besucht, um sie moralisch zu unterstützen. Wenig später sagte er im Bundestag: Wer Ausbeutung missbraucht, wie das bei Ryanair der Fall ist, muss unseren entschiedenen Widerstand erfahren. Warum also wurde die illegale Beschäftigung nicht geahndet, sondern das umstrittene Arbeitsmodell sogar noch legalisiert? Das Bundesarbeitsministerium teilt dazu ausweichend mit, die nun erteilte Erlaubnis gelte nur für die Zukunft und sage nichts über mögliche Rechtsverstöße in der Vergangenheit aus. Eine ausländische Leiharbeitsfirma müsse man auf deren Antrag hin generell zulassen, wenn sie glaubhaft mache, dass sie voraussichtlich deutsches Recht einhalten werde. Auch wenn es bei den Verantwortlichen in Ministerium und Behörden wohl niemand so sagen würde, es wirkt, als habe die größte europäische Billigfluglinie hier ihre Wirkmacht gegenüber den Behörden ausgespielt. Zieht man Schlüsse aus dem bisherigen Verhandlungsverhalten Ryanairs, erscheint es als nicht unwahrscheinlich, dass die Vertreter signalisiert haben könnten: Ohne die günstige Leiharbeit lohnt sich das Geschäft für uns in Deutschland nicht mehr, dann schließen wir eben unsere Standorte. Vermutlich entfaltete das bei den Behörden und den Verantwortlichen im Arbeitsministerium Drohkraft. Schließlich musste erst kürzlich eine andere Billig-Airline, Air Berlin, die Flügel strecken. Wenn sich aber die Aufsichtsbehörden und die Politik derart von großen Unternehmen einschüchtern lassen und gerade solchen den Weg ebnen, die auf so fragwürdige Weise ihre Mitarbeiter beschäftigen, dann ist es doch kein Wunder, wenn die Wertschätzung für Arbeitskraft sinkt. Wer, wenn nicht die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesarbeitsministerium, sollte sonst ein Exempel setzen und zeigen, dass man in Deutschland nicht auf diese Weise mit Arbeitnehmern umgehen darf? Zur Wahrheit gehört natürlich, dass auch anderswo in der Flugbranche die Arbeitsbedingungen teilweise mies sind. Die Europäische Fluggewerkschaft ECA hat kürzlich hochgerechnet, dass bereits jeder 10. Pilot in Europa zu solch prekären Bedingungen arbeitet wie Marco Witterling. Auf eigene Rechnung, eigenes Risiko. Und was die Flugbegleiter angeht, läuft es zum Beispiel auch bei Konkurrent Eurowings derzeit alles andere als optimal. Die deutsche Billigflugtochter der Lufthansa hat sich für ihre Langstreckenflüge den Dienstleister Sun Express engagiert, eine Tochterfirma eines gleichnamigen türkischen Unternehmens. Nach außen hin haben die Flüge also Lufthansa-Anschein und werden zu Lufthansa-Preisen verkauft. Das auf den Flügen eingesetzte Personal aber ist beim günstigeren Subunternehmer angestellt. Eine Zweiklassengesellschaft innerhalb eines Konzerns. Für Lufthansa hat das Konstrukt durch die eingesparten Personalkosten diesen Vorteil. Weil sich auf diese Weise alle Marktsegmente vom Premium bis zum Niedrigpreis abdecken lassen, kann der Konzern darauf hoffen, Konkurrenten wie den Ferienflieger Condor zu verdrängen. Ryanair mag das sichtbarste Beispiel dafür sein, dass der Beruf des Flugbegleiters längst nicht mehr der begehrenswerte Mittelschichtjob ist, der er einmal war. Doch der Rest der Branche schließt auf. Der Flugverkehr steht auch exemplarisch dafür, warum unsere Gesellschaft solche großen Zukunftsängste plagen. Viele von uns sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Fliegen die Ausnahme war. Man leistete es sich höchstens ab und an, um in den Urlaub zu fliegen. Inlandsflüge waren unerschwinglich und den Chefs in den Vorstandsetagen großer Firmen vorbehalten. Dann plötzlich, ich war 19 oder 20 Jahre alt, passierte etwas, was wir Jugendlichen damals wahnsinnig aufregend fanden. Es gab plötzlich Flüge zu Billigpreisen, 20 Mark manchmal nur. Zuerst war da nur Ryanair, dann gab es EasyJet, irgendwann Germanwings und überall in Europa schossen innerhalb kürzester Zeit Billig-Airlines wie Pilze aus dem Boden. Weil man die Flugpreise plötzlich als Kunde im Internet miteinander vergleichen und die Flüge innerhalb von Minuten selbst buchen konnte, drückten sich die Anbieter gegenseitig im Preis. Die Tatsache, dass das Fliegen so billig geworden ist, hat unser Leben innerhalb der letzten Generation bereichert, hat es beschleunigt, hat es weltoffener gemacht. Aber natürlich hat diese Entwicklung auch Nachteile. Das Vielfliegen schadet der Umwelt und dem Wert der Arbeit. Zwar ist mit den Billig-Airlines eine neue Branche gewachsen, die es vorher nicht gab. Die Arbeitsplätze, die dort entstanden sind, zählen allerdings eher zur Unter- denn zur Mittelschicht. Ein kleiner Lichtblick immerhin ist, dass das Bewusstsein für diese Zusammenhänge offenbar steigt. Laut einer im März 2019 veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa halten 55% der Deutschen das Fliegen mittlerweile für zu billig. Aber warum machen wir das Fliegen dann nicht einfach teurer? Warum reagieren die verantwortlichen Politiker in unserem Land nicht auf Missstände wie die bei den Ryanair-Piloten und Flugbegleitern, in denen sie Sanktionen verhängen? Warum helfen sie ihnen sogar noch? Politische Vorschläge gibt es durchaus, es unfairen Arbeitgebern wie Ryanair schwerer zu machen. Und sie erscheinen logisch und gar nicht so schwer umsetzbar. Der Spitzenpolitiker der Linken, Klaus Ernst zum Beispiel, machte schon 2017 einen gangbaren Vorschlag. die Start- und Landeerlaubnisse für Flugzeuge einfach an die Bedingungen knüpfen, dass deren Fluggesellschaften sich an soziale Beschäftigungsstandards halten.